1. Mose übermittelte den Israeliten die Anweisungen, die Jahwe ihm gegeben hat. 2. Mose sprach zu den Oberhäupten der Stamm Israels und erklärte ihnen, was Jahwe befohlen hat. 3. Wenn jemand Jahwe ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, wodurch sich zu einer bestimmten Enthaltung verpflichtet, darf sein Wort nicht brechen, sondern muss genau so handeln, wie es ausgesprochen hat. 4. Wenn ein Frau Jahwe ein Gelübde ablegt und sich zu einer Enthaltung verpflichtet, während es ein noch unverheiratet im Haus ihres Vaters lebt. 5. Und der Vater von ihrem Gelübde so der Enthaltung erfahrt, zu der Sie sich verpflichtet hat, und dazu schweigt, dann sind alle Gelübden jede ihre Verpflichtungen gültig. 6. Sollte ihr Vater jedoch am selben Tag und dem davon Kenntnis erholt, widersprechen, so verlieren alle Gelübden die Enthaltungen, zu denen Sie sich verpflichtet hat, ihre Gültigkeit, und Jahwe würde verjagen, die ihr Vater o Einhalt geboten hat. 7. Falls Sie heiratet, warend noch gelübde oder ein unbedacht ausgesprochenes Wort, durch das Sie sich selbst verpflichtet hat, auf lasten, 8. Und ehemann davon erfahrt, aber am Tag seiner Kenntnisnahme dazu schweigt, dann behalten ihre Gelübden die Enthaltungen, zu denen Sie sich verpflichtet hat, ihre Gültigkeit. 9. Wenn ehemann jedoch am selben Tag und dem davon erfahrt, widerspricht, so macht das auf lasten Gelübden das unbedacht ausgesprochen Wort, durch das Sie sich verpflichtet hat, ungültig und Jahwe würde verjagen. 10. Das Gelübde einer Witwe oder einer von ihrem Mann wirste sein in Hingen, als, wodurch Sie sich selbst verpflichtet hat, ist für Sie stets gültig. 11. Wenn Sie jedoch im Haus ihres Mannes ein Gelübde ablegt oder sich selbst durch einen Eid zu einer Enthaltung verpflichtet. 12. Und ehemann davon erfahrt, aber dazu schweigt und nicht widerspricht, dann sind alle Gelübden jede Enthaltung, zu der Sie sich verpflichtet hat, gültig. 13. Sollte ehemann Sie jedoch am selben Tag und dem davon erfahrt, für ungültig erklären, so hat nichts von dem Gültigkeit, was Sie ausgesprochen hat, seien es Gelübde oder die Verpflichtung zu einer Enthaltung, die ihr Mann Sie ungültig gemacht hat, wird Jahwe verjagen. 14. Jeds Gelübden jede eidlich Verpflichtung zu einer Enthaltung zur Selbstkasteiung kann ehemann entweder bestätigen oder für ungültig erklären. 15. Wenn ehemann von einem Tag zum anderen dazu schweigt, so bestätigt ihr Gelübde oder ihre obliegenden Enthaltungen, durch sein Schweigen am Tag der Kenntnisnahme hat Sie gültig gemacht. 16. Sollte Sie jedoch ungültig machen, nachdem bereits eine Zeit davon gewusst hat, so tragt die daraus für Sie erwachsen should selbst. 17. Die sind die Satzungen, die Jahwe Mose befohlen hat, die Besiehungen zwischen einem Mann und seiner Frau sowie zwischen einem Vater und seiner Tochter zu regeln, solange Sie noch unverheiratet im Haus ihres Vaters lebt.